4. Dialoge trainieren. A. Hören Sie genau zu. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Wo finde ich die Touristeninformation? Guten Tag. Sind Sie zum ersten Mal in Berlin? Ja. Wissen Sie, wo die Touristeninformation ist? Was suchen Sie denn genau? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Naja, wenn Sie mir sagen, wo ich die Touristeninformation finde, bitte. Ich wohne seit 15 Jahren hier in Berlin. Was möchten Sie denn genau wissen? Ach, ich suche auf dem Stadtplan. Auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich habe doch noch nichts gemacht. Warten Sie.